Mein Herr«, stammelte der Kleine im Waschbärpelz mit versagender, gewürgter Stimme, aus der es fast wie ein Schluchzen klang. »Ich, versteht sich, in der Verstörtheit. Sie haben mich zur Genüge erniedrigt gesehen. Doch jetzt ist es Nacht, aber morgen. Übrigens werden wir uns morgen sicherlich nicht wiedersehen, obschon ich mich vor einer Begegnung mit Ihnen nicht zu fürchten brauche. Übrigens bin ja gar nicht ich es. Es ist nur mein Freund, wie gesagt, der auf der Wosnesenski-Brücke wartet. Wirklich, Sie können mir das glauben. Das ist seine Frau, wie gesagt, nicht meine Frau. Der arme Mensch. Ich versichere Ihnen, ich bin sehr gut mit ihm bekannt. Erlauben Sie, ich werde Ihnen alles erzählen. Ich bin sein Freund, wie Sie sehen. Denn würde ich andernfalls so lebhaften Anteil an seinem Unglück nehmen? Und Sie sehen doch, ich habe ihm ja selbst gesagt, unzählige Male gesagt, wozu heiratest du? Bist du nicht ein ehrenwerter Mensch? Bist du nicht wohlhabend? Bekleidest du nicht einen angesehenen Posten? Weshalb also willst du das alles gegen die Launen einer koketten Frau eintauschen? Oder zumindest doch aufs Spiel setzen? Habe ich nicht recht? Aber nein, ich heirate, sagt er, weil mich nach Familienglück verlangt. Da hat er jetzt sein Familienglück. Früher hat er selber Ehemänner betrogen. Jetzt aber kommt die Reihe an ihn, den Kelch zu leeren. Sie werden mich entschuldigen, diese Erklärung hat mir nur die Notwendigkeit entrissen. Er ist ein unglücklicher Mensch, der jetzt selbst den Kelch leeren muss. Hier begann die Stimme des Herrn im Waschbärpelz zu versagen, und der junge Mann hörte so etwas wie ein Schluchzen, als habe sein Gefährte allen Ernstes zu weinen begonnen. »Ach, der Teufel soll sie alle holen! Es gibt doch wahrlich genug Dummköpfe auf der Welt! Wer sind Sie denn eigentlich?« Der junge Mann knirschte vor Wut. »Nein, das müssen Sie zugeben, das geht nicht. Ich handelte edel und offen. Sie aber schlagen jetzt wieder einen solchen Ton an. Verzeihen Sie, wie lautet denn Ihr Familienname?« »Nein, wozu? Was hat das hier mit dem Familiennamen zu tun?« »Ach, es ist mir unmöglich, meinen Namen zu nennen.« »Kennen Sie Herrn Chabrin?« fragte plötzlich der junge Mann. »Chabrin?« »Ja, Chabrin. Ah.« Hier erlaubte sich der Herr in der Pekesche, die Stimme des Älteren ein wenig nachzuäffen. »Haben Sie jetzt begriffen?« »Nein. Wieso? Was für ein Chabrin?« stotterte mit hervorquellenden Augen der Herr im Waschbärpelz. »Durchaus nicht. Chabrin, der ist ein Ehrenmann. Ich kenne ihn zufällig. Und Ihre Unhöflichkeiten kann ich mir nur durch Ihre Eifersucht erklären, die Sie vollkommen unzurechnungsfähig macht. Ein Spitzbube ist er, aber kein Ehrenmann, eine käufliche Seele, ein Prozentschneider, ein Betrüger, der die Kasse bestohlen hat. Bald wird er vors Gericht gezogen werden. Entschuldigen Sie, sagte der Herr im Waschbärpelz, der bleich geworden war. Sie kennen ihn nicht. Wie ich sehe, muss er Ihnen vollkommen unbekannt sein. Freilich, persönlich kenne ich ihn nicht. Dafür kenne ich aber umso besser das Wesen seiner werten Person aus gewissen ihm sehr nahestehenden Quellen. Mein Herr, aus welchen Quellen? Ich bin so zerstreut, wie Sie sehen. Ein Esel ist er, ein Dummkopf erster Sorte, ein eifersüchtiger Pantoffelheld, eine Schlafmütze, der seine Frau nicht zu bewachen versteht. Das ist er. Finden Sie sich damit ab, dass Sie jetzt erfahren haben, wer er ist. Ich bitte um Entschuldigung, aber Sie täuschen sich in Ihrem Eifer, junger Mann. Ach, ach! Aus der Wohnung Bobinizins ließ sich wieder Geräusch vernehmen. Die Tür wurde aufgeschlossen, Stimmen wurden laut. Ah, das ist nicht Sie, nein, das ist nicht Sie. Ich erkenne Ihre Stimme. Jetzt habe ich alles erfahren, glauben Sie mir. Das ist sie nicht, versicherte der Herr im Waschbärpelz fast beschwörend, während sein Gesicht so weiß wie die Wand hinter ihm war. Schweigen Sie! Der junge Mann drückte sich in den Winkel, um nicht gesehen zu werden. »Mein Herr, ich eile. Das ist sie nicht. Und das freut mich sehr.« »Nun, dann machen Sie, dass Sie fortkommen. Gehen Sie nur.« »Aber weshalb bleiben Sie denn hier?« »Ja, weshalb gehen Sie denn nicht?« Die Tür wurde aufgemacht, und der Herr im Waschbärpelz eilte wie der Blitz die Treppe hinab. An dem jungen Mann gingen ein Herr und eine Dame vorüber. Sein Herz drohte stillzustehen. Er vernahm nur eine helle, bekannte Frauenstimme und dann eine heisere Männerstimme, die ihm ganz unbekannt war. »Es hat nichts auf sich. Ich werde einen Schlitten holen«, sagte die heisere Stimme. »Ach nun ja, dann gut, gut, ich willige ein.« »Er wird vor der Tür halten im Augenblick.« Und damit verschwand der Herr. Die Dame blieb allein zurück. »Klavierer, sind so deine Schwüre?« rief der junge Mann in der Pekesche, die Dame am Handgelenk fassend. »Ach, wer ist das? Sind Sie es? Sie, Tworokow? Mein Gott, was tun Sie hier?« »Wer war jener Herr? Aber das ist doch mein Gatte. Gehen Sie, er wird zugleich zurückkehren. Von Polowizin, so gehen Sie doch fort, um Gottes Willen, gehen Sie. Polowizin sind von hier schon vor 3 Wochen ausgezogen. Ich weiß alles.« Ach, und damit eilte die Dame so schnell sie konnte die Treppe hinab. Der junge Mann holte sie aber doch noch ein. »Wer hat Ihnen das gesagt?« fragte die Dame. »Ihr Herr Gemahl, meine Gnädigste, Iwan Andrejewitsch, der sich in nächster Nähe befindet, der vor Ihnen steht, meine Gnädigste.« Iwan Andrejewitsch, so hieß der Herr im Waschbärpelz, stand in der Tat auf der Treppe dicht vor seiner Gemahlin. »Ach, das bist du!« rief der Herr Gemahl. »Ah, c'est vous!« rief Glafira Petrovna, die mit ungefälschter Freude zu ihm stürzte. »O Gott, was mir alles zugestoßen ist! Ich war bei Polowizins, kannst du dir vorstellen, du weißt doch, sie wohnen jetzt an der Ismailow-Brücke, ich sagte es dir doch, weißt du noch? Und dort stieg ich in einen Schlitten, unterwegs scheuten die Pferde, jagten dahin, zerschmetterten den Schlitten, ich wurde, keine 100 Schritte von hier, in den Schnee geschleudert. Der Kutscher wurde aufs Polizeibüro abgeführt, ich war natürlich außer mir. Zum Glück kam da Monsieur Tworogow.« »Was?« Monsieur Tworogow glich eher der personifizierten Erstarrung als Herrn Tworogow. Monsieur Tworogow erkannte mich sofort und war so liebenswürdig, mich zu begleiten. »Doch jetzt bist du ja hier, da kann ich mit dir ja zu uns nach Hause fahren. Sie aber, Monsieur Tworogow, erlauben wohl, dass ich Sie meiner größten Dankbarkeit versichere.« Und damit reichte die Dame dem immer noch starr dastehenden Herrn Tworogow die Hand, die sie aber so stark drückte, dass er fast aufgeschrien hätte. »Monsieur Iwan Iljitsch Tworogow«, stellte sie in ihrem Gatten vor, »ein Bekannter von mir. Ich hatte das Vergnügen, ihn auf dem letzten Ball bei Skolupows kennenzulernen. Ich habe dir doch von ihm erzählt. Entsinnst du dich nicht, Coco?« »Ach, aber gewiss, gewiss, mein Kind, sehr gut entsinne ich mich«, versicherte eilfertig der Herr im Waschbärpelz, der Coco genannt worden war. Freut mich ungemein.« Und er drückte in aufrichtiger Freude die Rechte des Herrn Tworogow. »Mit wem reden Sie denn da? Was hat denn das zu bedeuten? Ich warte!« ertönte plötzlich die heisere Stimme. Vor der Gruppe stand plötzlich ein endlos langer Herr, der ein Lorgnon hervorzog und den Herrn im Waschbärpelz aufmerksam zu betrachten begann. »Ah, voilà, Monsieur Bobinizin«, rief die Dame in den süßesten Tönen. »Woher kommen Sie denn, wenn man so fragen darf? Das nenne ich eine Begegnung. Denken Sie sich, mich haben die Pferde soeben aus dem Schlitten geworfen. Doch hier ist mein Mann. Jean, erlaube, dass ich Monsieur Bobinizin vorstelle, den ich auf dem Ball bei Karpovs kennengelernt habe.« »Ah, sehr, sehr angenehm. Ich werde sogleich ein Gefährt besorgen, mein Kind.« »Ja, ja, tu es, Jean, tu es. Ich zittere noch, ich bebe noch vor Schreck. Mir ist gar nicht wohl.« »Heute Abend auf dem Maskenball«, flüsterte sie schnell Tworogow zu. Leben Sie wohl, Herr Bobinizin.« »Wir werden uns doch wohl morgen auf dem Ball bei Karpovs wiedersehen?« »Nein, pardon, ich werde dort nicht zu finden sein. Ich werde morgen, wenn es jetzt nicht geht«, brummte der Herr Bobinizin undeutlich durch die Zähne, so dass der Nachsatz nicht zu verstehen war, machte eine Art Verbeugung, setzte sich in seinen Schlitten und fuhr davon. Da fuhr schon ein zweites Gefährt vor, die Dame setzte sich hinein, doch der Herr im Waschbärpelz zögerte mit dem Einsteigen. Wie es schien, war er noch nicht fähig, eine Bewegung zu machen, und mit völlig sinnlosem Blick sah er den jungen Mann in der Pekesche an, worauf dieser nichts als ein Lächeln zur Erwiderung hatte. Ein Lächeln, das auch nicht gerade geistreich war. »Ich weiß nicht.« »Es freut mich, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben«, versetzte der junge Mann mit einer leichten Verbeugung gewissermaßen, um vorzubeugen, da er plötzlich so etwas wie eine Befürchtung verspürte. Freut mich sehr.« »Sie haben, glaube ich, einen Überschuh verloren.« »Ich? Richtig. Ich danke Ihnen. Ich habe mir immer Gummigaloschen anschaffen wollen.« »In Gummigaloschen sollen aber die Füße transpirieren, sagt man«, bemerkte der junge Mann allem Anschein nach mit grenzenloser Anteilnahme. »Jean, so komm doch endlich!« »Ganz recht, ganz recht. Sie sollen transpirieren, wie man hört.« »Sogleich, sogleich, Herzchen, im Augenblick. Wir haben hier nur ein Gespräch zu beenden. Ja, es ist so, wie Sie zu bemerken beliebten, die Füße transpirieren. Übrigens, verzeihen Sie, ich, ich bitte...« »Freut mich ungemein, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben.« Und der Herr im Waschbärpelz setzte sich neben seine Gattin. Das Gefährt setzte sich in Bewegung. Der junge Mann aber stand noch lange auf demselben Fleck und schaute ihm verwundert nach. Am Abend des nächsten Tages fand in der italienischen Oper irgendeine Aufführung statt. Der erste Akt sollte gerade beginnen, als plötzlich noch Iwan Andrejewitsch sich wie eine Bombe in den Saal zwängte. Noch nie hatte man an ihm ein solches Furore bemerkt oder ein so großes Verlangen nach Musik wahrgenommen, wie es jetzt plötzlich zu haben schien. Wenigstens wusste man so ziemlich allgemein, dass Iwan Andrejewitsch einem Schlummerstündchen in der italienischen Oper keineswegs abhold war. Ja, es hieß sogar, er habe des Öfteren selbst gesagt, dass ein solches dort ganz besonders angenehm und süß sei. Und die Primadonna, die singt ja doch dazu noch ein Schlummerlied, so süß wie ein weißes Kätzchen miaut. Es war schon etwas lange her, dass es sich so zu äußern pflegte, schon über ein gutes halbes Jahr. Jetzt aber, ach, jetzt vermag Iwan Andrejewitsch nicht einmal zu Hause zu schlafen, nicht einmal nachts. Doch lassen wir das. Er flog also tatsächlich wie ein Geschoss in den Saal, der ohnehin schon vollgepfropft war. Der Theaterdiener fuhr ordentlich zusammen vor Schreck und äugte sogleich mit merklichem Misstrauen nach seiner Brusttasche, wohl in der Annahme, mindestens den Griff eines für alle Fälle mitgenommenen Dolches aus ihr hervorlugen zu sehen. Es gab nämlich, das muss ja erwähnt werden, zu dieser Zeit zwei Parteien, von denen jede für eine Primadonna stand. Die einen hießen die Luziasiten, die anderen die Carministen. Beide Parteien liebten die Musik so sehr, dass den Theaterdienern entschieden bange war, vor einem möglicherweise tätlichen Ausbruch dieser Liebe zu allem Schönen und Hehren, das man bei den beiden Primadonnen verkörpert sah. Das also war der Grund, weshalb der Theaterdiener beim Anblick so jugendlicher Hitze, selbst in einem ergrauten Mann, allerdings nicht völlig ergrauten, aber so immerhin eines Mannes um die 50 mit einer Glatze, unwillkürlich die Worte Hamlets des Dänenprinzen in den Sinn kamen, denn in eurem Alter und so weiter. Ja, wenn schon das Alter sich gebärdete, was stand dann von der Jugend zu erwarten? Und das war auch der Grund, weshalb er, wie erwähnt, misstrauisch nach der Brusttasche des Fracks äugte, im Voraus darauf gefasst, aus ihr einen Dolch hervorlugen zu sehen. Doch in dieser Fracktasche befand sich nur eine Brieftasche und sonst nichts. Inzwischen hat Iwan Andrejewitsch, kaum dass er glücklich im Saale stand, schon im Nu mit dem Blick alle Logen im zweiten Raum überflogen und, oh Entsetzen, sein Herzschlag setzte aus, sie war hier. Sie saß in einer Loge mit General Polowitzin, dessen Gattin und Schwägerin. Und in derselben Loge befand sich auch der Adjutant des Generals, ein überaus gewandter und liebenswürdiger Mann und dann noch ein Herr in Zivil. Iwan Andrejewitsch strengte seinen Blick bis zur größtmöglichen Schärfe an, doch, oh Angst und Pein, dieser Unbekannte in Zivil machte sich hinter dem Rücken des Adjutanten unsichtbar und blieb völlig unerkennbar. Sie war hier und hatte doch gesagt, dass sie bestimmt nicht hier sein werde. Gerade diese, eben diese Doppelzüngigkeit, die Glafira Petrowna auf Schritt und Tritt an den Tag legte, war das, was den guten Iwan Andrejewitsch vernichtete. Und dieser Jüngling in Zivil, der brachte ihn vollends zur Verzweiflung. Wie ein tödlich Verwundeter sank er in seinen Sessel. Weshalb nur, fragt sich wohl ein jeder. Die Sache war sehr einfach. Der Sessel, auf den sich Iwan Andrejewitsch in seiner Verzweiflung hatte niedersinken lassen, befand sich dicht an den Parterrelogen und in gerader Linie unter jener Loge, in der seine Frau und General Polowitzin nebst Familie saßen, sodass er zu seinem größten Ungemach nicht einmal sehen konnte, was dort vorging. Wie verständlich ist's daher, dass die Wut in ihm wie das Wasser in einem Samovar kochte. Von dem ganzen ersten Akt vernahm er keinen Ton. Man sagt, das Beste an der Musik sei, dass man sie mit jedem beliebigen Gefühl in Einklang bringen könne. Wer sich freut, höre Freude sie heraus, der Traurige dagegen Trauer. Also was will man mehr? Doch in den Ohren Iwan Andrejewitsch begann ein ganzer Sturm zu heulen. Zum Überfluss erschallten noch vor und hinter und neben ihm so entsetzliche Stimmen, dass er glaubte, sein Herz müsse zerspringen. Endlich war der erste Akt zu Ende. Doch siehe, gerade in dem Augenblick, als der Vorhang sank, geschah mit unserem Helden etwas so Seltsames, dass keine Feder es richtig zu beschreiben vermöchte. Es pflegt bisweilen zu geschehen, dass von der Brüstung einer der nächsten Logen ein Theaterzettel langsam herabfällt. Ist das Schauspiel auf der Bühne langweilig und das Publikum unbeteiligt, so ist ihm damit eine willkommene Zerstreuung geboten. Geradezu teilnahmsvoll verfolgen die Blicke den im Zickzack zurückgelegten Flug des weichen, leichten Papiers, wobei sie mit besonderem Interesse die voraussichtliche Endstation ins Auge fassen, jenes ahnungslose Haupt, über dem buchstäblich das Verhängnis schwebt. Es ist allerdings auch sehr unterhaltsam zu beobachten, wie dieser Kopf dann plötzlich erschrickt, wie er verwirrt sich umblickt, denn der Betreffende wird im ersten Augenblick ganz unfehlbar betroffen und sehr verwirrt sein. Auch wegen der Operngläser, die die Damen so unvorsichtig auf den Logenbrüstungen liegen lassen, stehe ich jedes Mal große Angst aus. Ich kann den Gedanken nicht loswerden, dass sie sogleich und unfehlbar auf irgendein vollständig unvorbereitetes Haupt herabfallen werden. Doch Iwan Andrejewitsch widerfuhr etwas, das bisher noch keinem Menschen widerfahren oder das wenigstens noch nie beschrieben worden ist. Auf sein ahnungsloses Haupt, das seines Haarschmuckes schon ziemlich beraubt war, fiel kein Theaterzettel. Ich spüre, dass es mir eigentlich recht peinlich ist, das Ereignis wahrheitsgetreu wiederzugeben. Denn es ist doch nichts weniger als höflich zu sagen, dass auf das ehrenwerte, entblößte Haupt des eifersüchtigen und schwer gereizten Iwan Andrejewitsch tatsächlich ein solch unmoralischer Gegenstand fiel, wie es zum Beispiel ein süß duftender Liebesbrief ist. Wenigstens fuhr der arme Iwan Andrejewitsch, dessen Haupt alles andere eher als eine solche Überraschung erwartete, so heftig zusammen, als habe er auf seinem ehrenwerten Haupte plötzlich zumindest eine lebende Maus oder ein anderes reißendes Tier verspürt. Dass der Brief ein Liebesbrief war, das sah man ihm nur zu deutlich an. Erstens war er auf zartfarbenem, verräterisch duftendem Papier geschrieben und zweitens war das Format so klein, dass seine Dame ihn in ihrem Handschuh hätte verbergen können. Gefallen war er offenbar während der Übergabe, vielleicht beim Überreichen eines Theaterzettels, unter dem der Brief geschickt und schnell verborgen worden war. Vielleicht war auch nur eine unbeabsichtigte Bewegung des Adjutanten die Ursache gewesen, dass der Brief aus dem Theaterzettel herausfiel, bevor der Empfänger ihn bemerken und verbergen konnte. Jedenfalls hatte der Jüngling in Zivil nur den Theaterzettel erhalten, mit dem er dann wohl nicht allzu viel anzufangen wusste. Fürwahr eine höchst unangenehme Situation. Doch muss man zugeben, dass die Lage Iwan Andrejewitschs noch um ein bedeutendes unangenehmer war. »Prädestiné«, murmelte er, indes kalter Schweiß ihm aus den Poren trat und er den kleinen Brief krampfhaft in der Hand zusammenpresste, als wenn ihm jemand das Kleinod hätte entreißen wollen. »Prädestiné, die Kugel wird den Schuldigen finden«, zuckte es durch seine Gedanken. »Nein, das ist nicht das Richtige. Was habe ich verbrochen, dass ich mein Leben aufs Spiel setzen soll?«, überlegte er sofort weiter. Und ein Gedanke verdrängte den anderen. Doch wer vermag, all die Gedanken aufzuzählen, die ein Gehirn nach einer solchen unvorhergesehenen Erschütterung durchzucken? Iwan Andrejewitsch saß vorläufig regungslos, als wäre in der Tat das gewesen, was er zu sein schien, weder tot noch lebendig. Er war überzeugt, dass das ganze Publikum sein lächerliches Unglück bemerkt hatte, obschon gerade in jenem Augenblick der Vorhang unter schallendem Applaus gefallen war und ein wahrer Sturm die Primadonna hervorzurufen begann. Er war aber so verwirrt und verlegen, dass er nicht einmal seinen Blick zu heben wagte, ganz als wäre mit ihm das Schrecklichste geschehen, das ein Mensch sich überhaupt auszudenken vermag. »Sehr gut gesungen«, bemerkte er schüchtern zu seinem Nachbarn zur Linken, einem auffallenden Gag. Der Gag, der sich im höchsten Stadium der Ekstase befand, unermüdlich in die Hände klatschte und sogar mit den Füßen scharrte, warf nur einen flüchtigen, zerstreuten Blick auf Iwan Andrejewitsch, baute dann geschwind aus seinen Händen ein Schallrohr vor seinem Munde und rief dumpf brüllend den Namen der Sängerin. Iwan Andrejewitsch, der noch nie ein ähnliches Gebrüll vernommen hatte, war entzückt. »Nein, der hat nichts bemerkt«, sagte er voll befriedigt zu sich selbst und wandte sich zurück. Der dicke Herr aber, der hinter seinem Rücken saß, war schon aufgestanden und musterte, ihm seinerseits den Rücken zuwendend, durch ein Opernglas die Reihen der Logen. »Auch gut«, dachte Iwan Andrejewitsch. In den Reihen vor ihm hatte man natürlich nichts gesehen. Schüchtern, doch voll froher Hoffnung, wagte er einen Blick in die Parterreloge zu werfen, neben der er saß, zuckte aber plötzlich mit der unangenehmsten Empfindung zusammen, denn was er dort erblickt hatte, war wenig trostreich. Er sah eine schöne Dame, die im Sessel zurückgelehnt, krampfhaft ihr Taschentuch an die Lippen presste und unbändig lachte. »Ach, diese Weiber«, knirschte Iwan Andrejewitsch und versuchte, sich schleunigst zur Ausgangstür zu verdrücken, bemüht, dem Publikum nicht gar zu rücksichtslos auf die Füße zu treten. Nun fragt es sich, wie kam Iwan Andrejewitsch darauf anzunehmen, dass dieser Liebesbrief gerade aus jener Loge im zweiten Rang stammte? gab es doch über dem zweiten Rang noch einen und dann noch die Galerie. Im Ganzen gab es 5 Ränge, weshalb sollte er ausgerechnet aus jener bewussten Loge im zweiten Rang gefallen sein? Warum nicht von hoch oben, von der Galerie, wo doch gleichfalls Damen saßen? Doch Leidenschaft ist zum Beispiel exklusiv und Eifersucht die exklusivste Leidenschaft der Welt. Iwan Andrejewitsch stürzte, kaum dass er die Tür erreicht hatte, ins Foyer, blieb unter einer Lampe stehen, er brach das Kuvert und las. Heute Abend, gleich nach der Vorstellung in der G-Straße, Ecke der F-Gasse, im Hause Kaufs, im 3. Stockwerk, rechts von der Treppe, Eingang von der Straße, sei dort, ich flehe dich an. Die Handschrift war Iwan Andrejewitsch unbekannt, doch eins stand für ihn fest, dass es eine Bestellung zu einem Rendezvous war. Sein erster Gedanke war deshalb vorbeugen, überrumpeln, das Übel verhüten, solange es noch nicht zu spät ist. Einen Augenblick dachte er sogar daran, die Schuldigen sogleich zu überführen, sofort hier im Theater. Doch wie das anstellen? Iwan Andrejewitsch eilte schon die Treppe hinauf zum 2. Rang, besann sich aber zum Glück noch rechtzeitig und machte vor der Logentür wieder kehrt. Er wusste entschieden nicht, wohin er sich wenden oder wo er sich überhaupt lassen sollte. In seiner Ratlosigkeit eilte er auf die andere Seite und blickte durch die offene Tür der gegenüberliegenden Loge. Tatsächlich, in jeder der 5 Logen, die sich in lotrechter Linie über seinem Platz befanden, saßen junge Damen und junge Herren. Der Liebesbrief hätte aus allen 5 zugleich fallen können, umso mehr als Iwan Andrejewitsch die Insassen aller 5 gegen sich verschworen glaubte. Doch ungeachtet aller sichtbaren Möglichkeiten blieb Iwan Andrejewitsch bei seiner Überzeugung. Den ganzen 2. Akt verbrachte er in den Korridoren, die er nach allen Richtungen durchirrte, ohne Seelenruhe finden zu können. Er eilte sogar an die Theaterkasse, um vom Kassierer die Namen aller 5 Logeninhaber zu erfahren. Doch leider war die Kasse schon geschlossen. Endlich erschallte Applaus, dazu das wilde Schreien heller Stimmen, die Bravo und die Namen der Künstler riefen. Die Vorstellung war zu Ende. Iwan Andrejewitsch hatte etwas ganz Bestimmtes im Sinn. Er griff nach seinem Pelz und eilte in die G-Straße, um dort an Ort und Stelle zu überführen, abzufangen und überhaupt energischer vorzugehen als gestern. Bald hatte er auch das Haus gefunden und er war gerade im Begriff einzutreten, als plötzlich, fast seinen Ärmel streifend, eine Männergestalt in einem geckenhaften Paletot durch die Tür schoss und die Treppen zum 3. Stockwerk hinaufeilte. Iwan Andrejewitsch schien es, dass es derselbe junge Fant gewesen sei, obschon er sein Gesicht weder jetzt noch in der Loge deutlich gesehen hatte. Sein Herz blieb stehen. Der Geck hatte bereits einen Vorsprung von 2 Treppen. Wie ihn einholen, wie ihm zuvorkommen? Da hörte Iwan Andrejewitsch, wie oben eine Tür schon geöffnet wurde, ohne dass geläutet worden war, als sei der Betreffende erwartet worden. Iwan Andrejewitsch erreichte diese Tür, als der junge Mann kaum hinter ihr verschwunden war und noch niemand sie von innen zugeschlossen hatte. Er gedachte zwar, sich noch ein wenig zu sammeln, den bevorstehenden wichtigen Schritt noch zu überlegen, dies und jenes noch zu befürchten und sich dann erst zu etwas Entscheidendem zu entschließen, da wollte es das Schicksal, dass in diesem Augenblick eine schwere Equipage vor das Haus rollte und plötzlich hielt. Die Paradetür wurde geräuschvoll aufgerissen und jemandes schwere Schritte begannen, begleitet von Husten und Pusten, langsam die Treppen emporzusteigen. Dieser Situation war Iwan Andrejewitsch nicht gewachsen. Er klinkte die Tür auf und betrat mit der ganzen Feierlichkeit des hintergangenen, sich im Recht fühlenden Gatten das Vorzimmer einer fremden Wohnung. Eine Kammerzofe trat ihm sehr erregt entgegen, ihr folgte auf dem Fuß ein Diener, doch nichts vermochte Iwan Andrejewitsch aufzuhalten. Wie ein Geschoss unaufhaltsam drang er in das nächste Gemach, durchschritt 2 fast dunkle Zimmer und befand sich plötzlich in einem Schlafgemach vor einer jungen, sehr schönen Dame, die ihn zitternd und entsetzt anstarrte, als verstehe sie überhaupt nicht, was hier geschah. Da erschallten aber, noch bevor Iwan Andrejewitsch zu sich gekommen war, schwere Schritte im Nebenzimmer und näherten sich der Tür. Das waren dieselben Schritte, die Iwan Andrejewitsch unter sich auf der Treppe vernommen hatte. »Gott, da kommt mein Mann«, rief die Dame entsetzt, bleicher als ihr Negligé, und rang die Hände. Iwan Andrejewitsch fühlte, dass er in eine Sackgasse geraten war, aus der es kein Entrinnen gab, fühlte, dass er eine bodenlose Dummheit begangen hatte, die sich nun nicht mehr gutmachen ließ. Schon öffnete sich die Tür, schon trat der schwere Mann, nach seinen schweren Tritten zu urteilen, ins Zimmer. Ich weiß nicht, für wen oder was Iwan Andrejewitsch sich in diesem Augenblick hielt. Auch vermag ich nicht zu sagen, was ihn davon abhielt, dem Fremden frank und frei entgegenzutreten, seinen Irrtum zu erklären, für seine Unhöflichkeit um Verzeihung zu bitten und sich dann zurückzuziehen, freilich nicht ruhmbedeckt, nicht heldenhaft, aber man hätte es doch immerhin eine anständige, eine offene Handlungsweise nennen müssen. Aber nein, Iwan Andrejewitsch verfuhr wieder wie ein Schulbube, der nicht weiß, was Überlegung ist, oder als hätte er sich für einen Don Juan gehalten. Im ersten Augenblick verbarg er sich hinter dem Bettvorhang. Doch schon nach 2 Sekunden brach er vor Angst in die Knie und kroch jedes Gedankens bar auf allen Vieren unter das Bett des fremden Ehepaars. Der Schreck hatte in ihm jede Regungsfähigkeit der Vernunft gelähmt. Nur so lässt es sich erklären, dass Iwan Andrejewitsch, der selbst ein hintergangener Gatte war oder sich wenigstens für einen solchen hielt, nun tat, als tue er das, was ihm widerfuhr, selbst einem anderen an. Vielleicht konnte es bloß nicht übers Herz bringen, in einem anderen Mann diese ihm wohlbekannten Qualen durch seine Gegenwart hervorzurufen. Doch wie dem auch gewesen sein mag, Tatsache ist, dass er schon unter dem Bett lag, ohne selbst zu begreifen, wie er dorthin gelangt war. Das Erstaunlichste aber war für ihn in diesem Augenblick, dass die Dame es widerspruchslos hatte geschehen lassen. Sie hatte nicht einmal aufgeschrien, als er plötzlich vorher aufgetaucht war, dieser fremde, bejahrte kleine Mann, um darauf ungefragt unter ihrer Lagerstatt zu verschwinden. Anzunehmen ist, dass sie vor Schreck einfach die Sprache verloren hatte. Inzwischen war langsam, oft stöhnend und ächzend, ihr schwerer Gatte ins Zimmer getreten, als hätte er soeben eine Last Holz heraufgetragen. Mit greisenhafter Langsamkeit wünschte er seiner Frau einen guten Abend, worauf er sich schwer in den tiefen Sessel fallen ließ. Darauf folgte ein lang anhaltender Hustenanfall. Iwan Andrejewitsch, der sich aus einem gereizten Tiger in ein Lämmlein verwandelt hatte und nun zittert und zagte wie ein Mausejunges vor einem Kater, wagte kaum zu atmen. Obschon er eigentlich aus eigener Erfahrung wissen musste, dass nicht alle hintergangenen Ehemänner beißen, doch das kam ihm gar nicht in den Sinn, sei es aus Mangel an Überlegungskraft, sei es aus irgendeinem anderen Mangel in diesem Augenblick. Vorsichtig, nur leise tastend, wagte er unter dem Bett einen kleinen Orientierungsversuch, um seine Gliedmaßen in eine etwas bequemere Lage bringen zu können. Wie groß aber war sein Erstaunen, sein Schreck und seine Verwunderung, als eine tastende Hand plötzlich an einen Gegenstand stieß, der sich bewegte, ihm seinerseits mit einer Hand anfasste. Unter dem Bett war noch ein anderer Mensch. »Wer ist da?« fragte Iwan Andrejewitsch, flüsternd und zitternd. »Ich soll Ihnen wohl meinen Namen nennen«, kam es flüsternd, doch mit deutlicher Ironie zurück. »Liegen Sie still und halten Sie den Mund, wenn Sie schon in die Falle geraten sind. Mein Herr, Ihr Ton, pst, still!« Und der überflüssige Mensch, denn einer hätte unter dem fremden Ehebett doch vollkommen genügt, dieser freche Mensch presste die Hand Iwan Andrejewitschs so stark mit seiner Faust, dass dieser vor Schmerz fast aufgeschrien hätte. Mein Herr, pst! So zerdrücken Sie mir doch nicht meine Hand, oder ich schreie. Na los, schreien Sie doch, wenn Sie es wagen. Iwan Andrejewitsch errötete vor Scham. Der Unbekannte schien kein Erbarmen zu kennen. Vielleicht war er schon so manches Mal einer Verfolgung des Schicksals ausgesetzt gewesen und befand sich infolgedessen nicht zum ersten Mal in dieser Enge. Iwan Andrejewitsch aber war jedenfalls ein Neuling in dieser Situation und glaubte daher schier vergehen zu müssen. Das Blut stieg ihm beängstigend heiß zu Kopf. Was sollte er tun? Er musste liegen, wie er lag, platt auf dem Bauch. Da fasste er sich in Demut und schwieg. »Ich war, mein Herzchen«, begann der alte Gatte, »ich war, mein Herzchen, bei Pawel Iwanitsch. Wir begannen Präferenz zu spielen, aber weißt du...« Und er hustete so, »mein Rücken, ach Gott...« Und der Greis hustete endlos. Mein Rücken, fuhr er endlich mit schwacher Stimme fort, sich die Tränen aus den Augen wischend, begann so zu schmerzen von diesen verwünschten Hämorrhoiden, dass ich weder stehen noch sitzen konnte. Es schien, dass dem neuen Hustenanfall ein weit längeres Leben bevorstand als dem alten, der diesen Husten hatte. Ließ der Husten ein wenig nach, so brummte er mitunter ein paar unverständliche Worte, die aber bald wieder von Husten erstickt wurden. »Mein Herr, ich bitte Sie, rücken Sie um Christi willen etwas zur Seite«, flüsterte Iwan Andrejewitsch. »Wohin soll ich denn rücken? Ich habe selbst keinen Platz.« »Aber einstweilen, Sie müssen doch zugeben, dass ich nicht lange so liegen kann. Ich befinde mich zum ersten Mal in einer solchen Lage.« »Und ich zum ersten Mal in so unangenehmer Nachbarschaft.« »Einstweilen, aber, junger Mann, ich muss sagen...« »Still.« »Still? Ich möchte nur bemerken, junger Mann, dass Ihre Redeweise, gelinde gesagt, sehr unhöflich ist. Wenn ich mich nicht täusche, sind Sie noch sehr jung. Ich bin älter als Sie.« »Schweigen Sie!« »Mein Herr, Sie vergessen sich. Sie wissen nicht, mit wem Sie reden.« »Mit einem Herrn, der unter einem fremden Ehebett liegt.« »Aber mich hat doch nur ein Zufall, ein Irrtum hergeführt. Sie aber, wenn ich mich nicht täusche, Ihre Unsittlichkeit...« »Gerade darin täuschen Sie sich eben.« »Mein Herr, ich bin älter als Sie. Ich sage Ihnen...« »Mein Herr, vergessen Sie gefälligst nicht, dass wir hier auf dem gleichen Brett liegen, und ich bitte Sie, mir nicht mit Ihren Händen ins Gesicht zu fahren.« »Mein Herr, glauben Sie mir, ich kann hier nicht sehen. Verzeihen Sie, aber ich habe ja doch keinen Platz.« »Ja, wozu sind Sie denn auch so dick?« »Herr Gott, Vater im Himmel, noch nie habe ich mich in eine so erniedrigende Lage gebracht.« Ja, »noch niedriger kann man nicht gut liegen.« »Mein Herr, ich muss Sie bitten, mein Herr. Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind. Ich weiß auch nicht, wie das alles gekommen ist. Ich weiß nur, dass ich irrtümlicherweise hierher geraten bin. Ich bin nicht das, was Sie von mir glauben.« »Ich würde nichts von Ihnen glauben, wenn Sie mich nicht immer stoßen wollten. So schweigen Sie doch endlich!« »Mein Herr, wenn Sie nicht weiterrücken, bekomme ich einen Schlaganfall. Sie werden meinen Tod zu verantworten haben. Ich versichere Ihnen, ich bin ein ehrenwerter Mensch, ein Familienvater. Ich kann mich doch nicht in einer solchen Lage befinden.« »Sie haben sich doch selbst und freiwillig in eine solche Lage gebracht. Nun rücken Sie näher, dann haben Sie doch etwas Platz. Aber mehr gibt's davon nicht.« »Oh, ich sehe, Sie sind ein edler junger Mann. Ich sehe, dass ich mich in Ihnen getäuscht habe«, begann Iwan Andrejewitsch in auffallender Dankbarkeit, indes er seine abgetaubten Gliedmaßen in eine glücklichere Lage zu bringen suchte. »Ich kann Ihnen Ihre eigene Bedrängnis lebhaft nachfühlen, aber was soll man tun? Ich sehe, dass Sie schlecht von mir denken. Erlauben Sie, dass ich meine Reputation in Ihren Augen wiederherstelle. Erlauben Sie, dass ich Ihnen auseinandersetze, wer ich bin, wie ich mich gegen meinen Willen hierher verirrt habe. Nochmals, ich versichere Ihnen, ich bin nicht aus dem Grunde hier, den Sie annehmen. Ich fürchte mich entsetzlich.« »So schweigen Sie doch endlich, Herrgott, noch mal. Begreifen Sie denn nicht, wem Sie sich aussetzen, wenn man Sie hört?« »Psst! Er wird sogleich aufhören zu husten.« In der Tat hatte der Husten des Greises nachgelassen, und so schickte er sich wieder an zu sprechen. »Also, mein Herzchen«, krächzte der Greis mühsam und mit kläglicher Stimme, »also, mein Herzchen, ach, diese Plage. Fedosja Iwanowitsch sagte mir, Sie sollten doch versuchen, sagte er, doch versuchen, einmal Schafgarbentee zu trinken. Hörst du, Herzchen?« »Ich höre, mein Freund.« »Nun, also er sagte, Sie sollten doch Schafgarbentee trinken. Ich aber sagte, ich habe mir schon Blutegel anlegen lassen. Er aber sagte, nein, Alexander Demjanowitsch, Schafgarbentee ist besser, ist vor allem ein gutes Purgativ, sage ich Ihnen. Ach Gott, was meinst du nun dazu, Herzchen? Ach Gott, also du meinst, Schafgarbentee wäre besser wie? Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach. Und so weiter und so weiter.« »Ich meine, dass es nicht schlecht sein kann, dieses Mittel zu versuchen«, meinte die junge Frau. »Ja, nicht schlecht. Sie haben, sagte er, vielleicht sogar die Schwindsucht. Ich aber sagte, nein, Podagra und außerdem meinen Magenkatar. Er aber sagte, vielleicht auch Schwindsucht. Also was? Was meinst du dazu, mein Herzchen? Habe ich wirklich die Schwindsucht?« »Aber wie kommen Sie nur darauf, Alexander Demjanowitsch? So ein Unsinn!« »Ja, die Schwindsucht«, sagte er, »aber du, mein Herzchen, könntest jetzt zu Bett gehen. Ich aber habe heute Schnupfen.« »Uff«, stöhnt Iwan Andrejewitsch in seiner Zwangslage unter dem Bett, »um Gottes Willen, rücken Sie weiter. Ich kann mich wahrhaftig nur über Sie wundern. Können Sie denn keinen Augenblick still sein?« Sie sind gegen mich erbittert, junger Mann. Sie wollen mich verletzen, das sehe ich. Sie sind wahrscheinlich der Liebhaber dieser Dame. Schweigen Sie! Ich werde nicht schweigen. Ich werde Ihnen nicht erlauben, hier zu kommandieren. Ganz gewiss sind Sie der Liebhaber. Wenn man uns entdeckt, bin ich vollkommen unschuldig. Ich weiß von nichts. Wenn Sie nicht endlich den Mund halten, unterbrach ihn der junge Mann zähneknirschend, werde ich sagen, dass Sie mich hergelockt haben, dass Sie mein Onkel sind, der sein Vermögen durchgebracht hat. Dann wird man wenigstens nicht annehmen, dass ich der Liebhaber dieser Dame sei. Mein Herr, Sie wollen mich zum Narren machen. Wissen Sie auch, dass meine Geduld reißen kann? Psst! Oder ich werde Sie das Schweigen anders lehren. Sie sind mein Unglück. So sagen Sie doch, weshalb sind Sie denn hier? Ohne Sie würde ich hier, wo ich liege, ruhig bis zum Morgen liegen und dann bei passender Gelegenheit fortgehen. Aber ich kann hier doch nicht bis zum Morgen so liegen. Ich bin doch ein denkender Mensch. Ich habe Verbindungen, ich habe Protektion. Was meinen Sie? Wird er wirklich hier schlafen? Wer? Nun, dieser Greis. Ja, selbstverständlich wird er. Es sind doch nicht alle Männer so wie Sie. Einige übernachten auch zu Hause. Mein Herr, rief Iwan Andrejewitsch, seien Sie überzeugt, dass auch ich zu Hause zu schlafen pflege. Es ist das erste Mal, aber mein Gott, ich sehe, dass Sie mich kennen. Wer sind Sie, junger Mann? Sagen Sie es mir ohne Umschweife. Ich flehe Sie an, aus uneigennütziger Liebe bitte ich Sie darum. Wer sind Sie? Hören Sie mal, entweder oder ich gebrauche Gewalt, aber erlauben Sie, dass ich Ihnen erzähle, mein Herr, dass ich Ihnen diese ganze entsetzliche Geschichte erzähle. Ich will nichts von Ihnen hören, ich will nichts wissen. Lassen Sie mich in Ruhe, schweigen Sie, oder? Aber ich kann doch nicht. Unter dem Bett spielte sich ein zwar kurzer, doch dafür umso erbitterter Kampf ab, bis Iwan Andrejewitsch verstummte. Herzchen, knurrt hier nicht der Kater irgendwo? Der Kater? Wie kommen Sie darauf? Offenbar wusste die junge Frau nicht, was sie mit ihrem alten Gatten reden sollte, da sie nach ihrer erschrockenen Stimme und ihrer Unsicherheit zu urteilen, ihre Geistesgegenwart noch nicht wiedererlangt hatte. Was für ein Kater? »Unser Waska, Herzchen. Vor ein paar Wochen ging ich in mein Arbeitszimmer, da saß er da und schnurrte so vor sich hin. Ich fragte ihn, was hast du, Wasenka? Er aber schnurrt und schnurrt, da dachte ich, ach, ihr Heiligen, soll er mir etwa meinen Tod prophezeien? Pfui, welch ein Unsinn Sie heute reden, schämen Sie sich. Nur, sei nur nicht böse, Herzchen. Ich sehe, der Gedanke, dass ich sterben könnte, ist dir unangenehm. Sei aber nicht böse deshalb. Ich sagte es nur so.« Aber du könntest wirklich, Herzchen, zu Bett gehen. Ich werde hier noch so lange sitzen. Um Gottes Willen, hören Sie auf, später. Nur, sei nicht böse. Nur war es wirklich so, als raschelten hier Mäuse. Ach, bald glauben Sie dem Kater, bald Mäuse zu hören. Ich weiß nicht, was heute mit Ihnen ist. Nur, nichts. Ach, du Grundgütiger. »Da haben Sie's. Sie schreien so laut, dass er es glücklich gehört hat«, flüsterte der junge Mann seinem Nachbar zu, während der Alte hustete. »Wenn Sie nur wüssten, was in mir vorgeht. Meine Nase blutet. So lassen Sie sie bluten, nur schweigen Sie. Warten Sie, bis er fortgegangen ist. Aber, junger Mann, so versetzen Sie sich doch in meine Lage. Ich weiß noch nicht einmal, mit wem ich hier liege.« »Ja, würde Ihnen denn davon leichter werden, wenn Sie es wüssten? Ich interessiere mich doch nicht im geringsten für Ihren Namen. Aber wenn schon, nun, wie lautet denn Ihr Name? Sagen Sie doch zuerst.« »Nein, wozu meinen Namen nennen? Nein, ich will nur erklären, durch welch sinnlosen Zufall...« »Psst!« Er hat aufgehört. »Glauben mir, mein Herzchen, jetzt habe ich ganz deutlich flüstern gehört.« »Ach nein, das ist doch nicht möglich. Es wird sich nur die Watte in Ihren Ohren verschoben haben.« Apropos, weißt du, hier über uns, in der Wohnung über uns, hier. »Über uns«, flüsterte der junge Mann. »Ach, der Teufel, und ich dachte, dies sei das letzte Stockwerk. Ist denn dies hier nicht erst das zweite?« »Junger Mann, mein Herr«, fuhr Iwan Andrejewitsch, wie von jemandem gekniffen auf, »was sagen Sie da? Um Gottes Willen, weshalb interessiert Sie das? Auch ich war der Meinung, dass dies das dritte und letzte Stockwerk sei. Um Gottes Willen, ist hier denn noch ein Stockwerk?« »Nein, wirklich, mein Herzchen. Es muss hier jemand sein«, sagte der Greis, dessen Husten sich wieder gelegt hatte. »Psst, hören Sie«, flüsterte der junge Mann, dessen Hand wie eine eiserne Zange Iwan Andrejewitsch Hand packte. »Mein Herr, Sie zermalmen mir alle Finger. Das ist Vergewaltigung. Lassen Sie los.« »Psst. Wieder kam es zu einem kurzen Kampf, dem wieder vollständige Stille folgte. »Ja, ich traf eine nette Kleine«, fuhr der Greis fort. »Wie? Eine nette? Du wolltest etwas erzählen. Bitte erzähl doch«, sagte seine junge Frau. »Ja, habe ich dir noch nicht erzählt, dass ich einer netten Dame auf der Treppe begegnet bin? Oder habe ich es vergessen zu erzählen? Mein Gedächtnis ist schwach. Johanniskraut müsste ich trinken.« »Was?« »Johanniskraut müsste ich trinken. Man sagt, das helfe. Denn das helfe, sagt man.« »Da haben Sie ihn unterbrochen«, flüsterte der junge Mann knirschend. »Du sagtest, dir sei heute eine nette Dame begegnet«, fragte die junge Frau. »Wie?« »Dir ist heute eine nette Dame begegnet.« »Wem das?« »Aber dir doch.« »Mir? Wann? Ach so, richtig, ja.« »Endlich, oh, du verfluchte Mumie«, murmelte der junge Mann unterm Bett, der dem vergesslichen Greis am liebsten einen aufmunternden Rippenstoß versetzt hätte. »Mein Herr, ich zittere vor Angst, mein Gott, was höre ich? Das ist ja wie gestern, ganz wie gestern. Psst! Ja. Jetzt fällt es mir wieder ein, eine solche Schelmin, so blanke Augen und einem hellblauen Hütchen. Hellblauen Hütchen? Teufel noch eins! Das ist sie! Sie hat ein hellblaues Hütchen! Mein Gott!« stöhnte Iwan Andrejewitsch wie ein Verzweifelter. »Sie? Welch eine Sie?« fragte der junge Mann flüsternd, doch mit unheimlichem Händedruck. »Psst!« machte nun seinerseits Iwan Andrejewitsch. »Er spricht.« »Zum Teufel! Teufel! Übrigens kann jede Dame ein hellblaues Hütchen tragen«, flüsterte Iwan Andrejewitsch zaghaft. »Und solch eine Schelmin scheint die zu sein«, fuhr der Greis jetzt fort. »Sie kommt immer hierher zu irgendwelchen Bekannten und immer liebäugelt sie. Zu diesen Bekannten kommen aber wieder andere Bekannte.« »Pfui, wie langweilig das ist«, unterbrach ihn seine junge Frau. »Nun, nicht böse«, beschwichtigte sie wieder der Greis. »Ich werde nicht mehr davon erzählen, wenn du es nicht willst. Du bist heute nicht bei Laune.« »Wie sind Sie denn hierher geraten?« forschte plötzlich in gereiztem Flüsterton der junge Mann unterm Bett. »Ach, sehen Sie, jetzt fangen Sie an, sich dafür zu interessieren. Vorhin aber wollten Sie mich überhaupt nicht anhören.« »Ach, nun dann nicht. Mir schließlich gleich. Aber seien Sie dann wenigstens still, holt's der Teufel, die Geschichte ist, weiß Gott, um aus der Haut zu fahren. Junger Mann, hören Sie, ärgern Sie sich nicht. Ich weiß nicht, was ich rede. Ich wollte nur sagen, dass Sie sich wohl kaum grundlos für den Zwischenfall interessieren werden. Aber wer sind Sie, junger Mann? Sie sind mir unbekannt, wie ich sehe. Aber wer sind Sie nun eigentlich? Mein Gott, ich weiß selbst nicht mehr, was ich rede.« »Hören Sie auf«, sagte der junge Mann, aber in einem Tone, als sei er innerlich mit anderem beschäftigt. »Ich werde Ihnen alles erzählen, alles. Sie denken vielleicht, dass ich nicht erzählen werde, dass ich Ihnen böse bin, nicht? Hier haben Sie meine Hand. Ich bin nur in einer etwas niedergeschlagenen Stimmung, das ist alles. Aber sagen Sie mir um Gottes Willen zuerst, wie sind Sie hierher geraten? Aus welchem Grunde, zu welchem Zweck sind Sie in dieses Haus gekommen? Was mich betrifft, so bin ich nicht böse, bei Gott, ich bin Ihnen nicht böse. Hier haben Sie meine Hand darauf. Nur wird sie nicht allzu sauber sein, denn hier ist es etwas staubig. Aber was will das besagen? Auf das Gefühl kommt es an. Gehen Sie zum Teufel mit Ihrer Hand. Kaum, dass man hier Platz hat, platt auf dem Bauch zu liegen, da will er noch Armverrenkungen machen. Aber, mein Herr, Sie gehen mit mir um, als wäre ich mit Erlaubnis zu sagen eine alte Stiefelsohle«, wendete Iwan Andrejewitsch in einer Auffallung der keuschesten Verzweiflung mit einer Stimme ein, wie man sie sonst nur zu flehen Bitten gebraucht. »Behandeln Sie mich nur ein wenig höflicher, hören Sie nur ein wenig höflicher, und ich werde Ihnen alles sagen und alles erzählen. Wir würden einander lieb gewinnen. Ich bin sogar bereit, Sie zu mir zu Tisch einzuladen. So aber können wir hier nicht beisammen liegen bleiben, das sage ich Ihnen ganz offen. Sie sind auf dem Irrwege, junger Mann, Sie wissen nicht...« »Wann kann er ihr denn begegnet sein?« murmelte der junge Mann vor sich hin, offenbar in größter Aufregung. »Vielleicht wartet sie dort auf mich. Nein, ich muss unbedingt fort von hier, koste es, was es wolle.« »Sie? Wer ist diese Sie? Mein Gott, von wem reden Sie, junger Mann? Sie glauben, dass hier oben über uns? Mein Gott, wofür werde ich so gestraft?« Und Iwan Andrejewitsch wollte sich außer sich vor Verzweiflung auf den Rücken drehen, doch der Versuch misslang, was ihn noch unglücklicher machte. »Was geht Sie das an, wer sie ist? Jetzt zum Teufel, ich krieche hinaus. Mein Herr, was fällt Ihnen ein? Und ich, wo soll ich denn bleiben?« stotterte Iwan Andrejewitsch entsetzt und klammerte sich an die Fragschöße des anderen. Was geht das mich an? So bleiben Sie doch allein hier. Oder wenn Sie das nicht wollen, kann ich ja sagen, dass Sie mein Onkel seien, der sein Vermögen durchgebracht hat, damit der Klappergreis nicht auf den Gedanken kommt, in mir den Geliebten seiner Frau zu sehen. Aber, junger Mann, das ist doch ganz unmöglich, ganz ausgeschlossen. Wer wird Ihnen denn das glauben, dass ich Ihr Onkel sei? Kein dreijähriges Kind wird es Ihnen glauben, flüstert in beschwörenden Ton Iwan Andrejewitsch. Dann schwatzen Sie wenigstens nicht und liegen Sie still. Sie können doch hier ruhig übernachten und dann morgen sehen, wie Sie hinauskommen. Kein Mensch wird Sie hier bemerken. Wenn einer schon rausgekrochen ist, wird niemand auch einen zweiten unter dem Bett vermuten. Da könnte ein ganzes Dutzend sich ja sicher fühlen. Übrigens wiegen Sie allein ein ganzes Dutzend auf. Rücken Sie zur Seite, ich krieche hinaus. Sie drücken mich, junger Mann. Aber wie wenn ich zu husten beginne? Man muss doch alles voraussehen. Psst! »Was ist das, mein Herzchen? Ich glaube, über uns hat wieder ein Spektakel begonnen«, bemerkte der Greis, der inzwischen wohl eingeschlummert war, mit schläfriger Stimme. »Über uns? Hören Sie, junger Mann, ich werde hinauskriechen. Ich höre. Nun? Mein Gott, junger Mann, ich werde hinauskriechen. Ich nicht. Mir ist alles gleich. Wenn schon einmal ein Strich durch die Rechnung gemacht ist, dann... Aber wissen Sie, was ich vermute?« »Dass gerade Sie und kein anderer ein betrogener Ehemann sind. Haben Sie es gehört?« »Mein Gott, welch ein Zynismus! Vermuten Sie das wirklich? Aber weshalb denn gerade Ehemann? Ich bin doch nicht verheiratet.« »Was? Nicht verheiratet? Sie? Wer das glaubt? Ich bin vielleicht selbst ein Liebhaber. Sie können es doch nicht wissen. Famoser Liebhaber das.« mein Herr, nun gut.« »Ich werde Ihnen alles erzählen. Vernehmen Sie also meine Beichte, die Beichte eines Verzweifelten. Nicht ich bin der Betreffende, ich bin nicht verheiratet. Ich bin gleichfalls Junggeselle, ganz wie Sie. Es ist nur mein Freund, mein Jugendfreund, um den es sich handelt. Ich aber bin ein Liebhaber. Da sagt er mir eines Tages, ich bin ein unglücklicher Mensch. Ich muss den bittersten Kelch leeren, denn ich misstraue meiner Frau. Aber Freund, sage ich, wessen verdächtigst du sie denn? Aber sie hören mir ja gar nicht zu. So hören Sie doch. Eifersucht ist lächerlich, sage ich zu ihm. Eifersucht ist ein Laster. Er aber sagt, nein, ich bin ein unglücklicher Mensch. Ich, wie gesagt, ich leere den Kelch, den bittersten Kelch. Das heißt, ich habe sie im Verdacht. Du bist mein Jugendfreund, sagte ich zu ihm. Wir haben gemeinsam Blumen gepflückt, gemeinsam die ersten Freuden genossen. Mein Gott, ich weiß nicht mehr, was ich rede. Sie lachen ja die ganze Zeit, junger Mann. Sie werden mich noch verrückt machen. Das sind Sie ja schon. Da haben wir's. Ich ahnte es, dass Sie mir das sagen würden. Als Sie das Wort noch nicht einmal ausgesprochen hatte, da ahnte ich es schon. Lachen Sie nur, junger Mann. Auch ich bin so gewesen zu meiner Zeit. Auch ich habe so verführt. Ah ja, jetzt werde ich sicher verrückt. Was ist das, mein Herzchen? Hat hier nicht jemand genießt? Fragte wieder der Greis in seiner trägen Langsamkeit. »Warst du es, mein Herzchen?« »Oh, mon Dieu«, stöhnte die arme junge Frau. »Psst«, hörte man unter dem Bett. »Das muss über uns im dritten Stockwerk sein«, bemerkte die junge Frau in ihrer Herzensangst. Unter dem Bett wurde schon allzu verräterisch laut und immer lauter. »Ja, das scheint mir auch so«, meinte der Greis bedächtig. »Über uns. Habe ich dir schon erzählt, dass ich einem jungen Mann mit einem Schnurrbärtchen... Ach, mein Gott und Vater, mein Rücken, einem jungen Pfand soeben begegnet bin mit einem Schnurrbärtchen? Mit einem Schnurrbärtchen? Großer Gott, das sind gewiss Sie, flüsterte Iwan Andrejewitsch entsetzt. Herrgott, ist das ein Mensch. Ich bin doch hier unter dem Bett, liege hier dicht neben Ihnen. Wo kann er mir denn begegnet sein? So fahren Sie mir doch nicht ewig mit Ihren Händen ins Gesicht. Gott, ich werde sogleich ohnmächtig werden. In diesem Augenblick hörte man oben in der Wohnung allerdings einen großen Lärm. »Was mögen Sie dort nur treiben?« fragte sich der junge Mann. »Mein Herr, ich zittere, mir graut. Helfen Sie mir!« »Psst!« »Ja, mein Herzchen, jetzt höre ich es aber ganz deutlich. Es ist ja ein Höllenspektakel dort oben. Und das gerade über deinem Schlafzimmer. Sollte man da nicht hinaufschicken und um Ruhe bitten lassen?« »Ach, das fehlte noch.« »Na nun, schon gut, dann nicht.« »Warum bist du heute so böse?« »Oh, mon Dieu, werden Sie nicht bald schlafen gehen?« »Lisa, du liebst mich gar nicht.« Ach, »gewiss liebe ich Sie, nur um Gottes Willen. Ich bin so müde.« »Nun, schon gut, ich gehe ja schon.« »Ach nein, gehen Sie nicht fort,« rief die junge Frau plötzlich angstvoll. »Oder nein, gehen Sie.«